und lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben dahineilen. Sie werden Allah gewiss keinerlei Schaden zufügen. Allah will, dass ihnen im Jenseits kein Anteil zugewiesen wird. Für sie wird es gewaltige Strafe geben.